Lakai der Wall Street! Schwein! Hyäne! Sie prügeln einander die Köpfe herunter! Der Denison applaudiert! Bravo, bravo! Sklaven Servi von Thron! Setzen Sachs-Bombach hinauf! Theater der Weißen Revolution ist zu Ende. Wir verurteilen dich zum Tode, Victor de Bisson. Weil deine Haut weiß ist. Weil deine Gedanken weiß sind. Unter deiner weißen Haut. Weil deine Augen die Schönheit unserer Schwestern gesehen haben. Weil deine Hände die Nacktheit unserer Schwestern berührt haben. Weil deine Gedanken ihre Brüste gegessen haben, ihren Leib, ihre Scham. Weil du ein Besitzer bist. Ein Herr. Darum verurteilen wir dich zum Tode, Victor Rousseau. Die Schlangen sollen deine Scheiße fressen, deinen Arsch die Krokodile, die Piranhas deine Hoden. Das Elend ist mit euch, ihr könnt nicht sterben. Darum tötet ihr alles um euch herum. Für eure Totenordnungen, in denen der Rausch keinen Platz hat. Für eure Revolution ohne Geschlecht. Liebst du diese Frau? Wir nehmen sie, damit du leichter stirbst. Wer nicht besitzt, stirbt leichter. Was gehört denn noch? Sag schnell, unsere Schule ist die Zeit. Sie kommt nicht wieder und kein Atem für Dialektik. Wer nicht lernt, stirbt auch. Deine Haut. Wem hast du sie abgezogen? Dein Fleisch. Unser Hunger. Dein Blut leert unsere Adern. Deine Gedanken, hm? Wer schwitzt für eure Philosophien? Auch dein Harn und deine Scheiße sind Ausbeutung und Sklaverei. Von deinem Samen nicht zu reden, Destillat aus toten Leibern. Jetzt wird dir nichts mehr. Jetzt bist du nichts. Jetzt kannst du sterben. Fahrstuhl mit während des Aufstiegs klappenden Metallgestänge. Ich bin gekleidet wie ein Angestellter oder wie ein Arbeiter am Feiertag.